Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Hab gerade ein Kloß im Hals. Und gehen muss ich auch wieder. Ach, heute ist etwas total Kurioses in der Sauna passiert bei Benefit. Ne? Ich bin ja wirklich ein total schüchterner Typ, obwohl das nicht so rüberkommt. Ne? Aber mir, neben mir in der Sauna saßen eine Frau, ein Mädel, keine Ahnung vom Alter. Kann ich nicht so einschätzen. Moment. Und sie hat immer. Ich saß oben, sie saß links neben mir und hat immer zu der Eieruhr oben hochgeguckt, zu der Sanduhr. Und dann habe ich halt so gefragt, können Sie die Uhrzeit ablesen, wie lange Sie noch haben? Sagst du, ja. Und dann ist mir das so rausgerutscht. Also ab und zu haue ich ja ein paar Klopper raus. Ne? Die hatte so schöne Augen. Die hatte so schöne Augen. Wirklich, Moment. Eisgrau. Eisgrau, also so ein Grau habe ich noch nie gesehen. Dann habe ich halt dann zu ihr gesagt, mein Gott, Sie haben aber schöne Augen, ne? Dann sagst du so, ja, danke, die waren vorher mal blau, ne? Und, ja, sind wir so ins Gespräch gekommen und ja, haben Telefonnummern ausgetauscht und treffen uns morgen zum Essen. Ich weiß nur noch nicht wann, zum Mittagessen oder zum Abendbrot. Und ach, holy shit. Aber wirklich, dieses Gehen muss ich irgendwann mal abstellen. Und gut, ich kann es auch rausschneiden, aber dann ist es ja nicht mehr authentisch. Aber wirklich so, wow. Also, ich habe schon viele Augenfarben gesehen. Ne? Und normalerweise gucke ich ja Frauen auch nicht in der Sauna in die Augen. Aber also, weder im Gesicht noch etwas tiefer. Aber wow. Die hatte so super schöne graue Augen, sowas habe ich noch nie gesehen. Ne? Und erstmal haben wir uns nochmal für morgen verabredet, aber wir wussten beide nicht, wann wir morgen bei Benefit aufschlagen. Ne? Deshalb und ja, ich habe auch so das Gefühl gehabt, sie ist noch in der Beziehung oder so. Und naja, warten wir mal ab. Wollte ich nur mal loswerden, bevor ich jetzt die Augen zumache. So geile graue Augen habe ich noch nie gesehen. Ich habe zu ihr gesagt, was habe ich denn gesagt? Eisgrau, eisgrau. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, die waren vorher mal blau, wo sie noch jünger war. Aber so alt war sie auch nicht. Also ich schätze mal unter 40. Also. Na gut, in diesem Sinne, ich lasse noch ein Gen heraus. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Abend und bleibt mir gewogen. Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer Eier. Aber, nochmal. In diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. So, jetzt passt. Ciao.